Kundgabe 1939. Empfangen durch Bertha Dudde am 4.6.1941. Ergänzung zu Kundgabe Nummer 1937. Erkennen wollen, Gnade. Der Gang durch das Erdendasein ist die einzige Möglichkeit, das Wesen so weit zu gestalten, dass es im Stadium als Mensch Gott erkennen kann und also fähig ist, sich etwas Wesenhaftes vorzustellen und sich mit diesem Wesenhaften in Verbindung zu setzen. Diese Fähigkeit muss das Wesen nun auch nützen, um den Anschluss an Gott herzustellen. Erkennen können und bejahen wollen, das ist der Zweck des Aufenthaltes des Wesenhaften auf der Erde. Das Erstere ist ein Gnadengeschenk Gottes. Die Gottheit bejahen wollen, aber muss das Wesen als Mensch selbst. Davon kann Gott ihn nimmermehr entbinden, da sonst der Erdenzweck verfehlt wäre, der ja in dem Tätigwerden des Willens besteht. Die Erkenntnis des Ursprungs und des Zieles aber lässt auch den Willen tätig werden. Folglich ist die Gnade Gottes wohl indirekt dem Menschen behilflich, auch zum Wollen willen. Der geringste Widerstand dessen aber macht die göttliche Gnade unwirksam und Widerstand ist verkehrter Wille. Der Wille wird sich in der Verkörperung als Mensch immer äußern, nur oft umgekehrt, das heißt, in Gott entgegengesetztem Sinn, obgleich alles, was den Menschen umgibt, Zeugnis ablegt vom göttlichen Schöpfer und dies also genügen müsste, auch den Willen in rechter Weise tätig werden zu lassen. Würde die Gnade Gottes auch diesen Willen richten in göttlicher Ordnung, dann wäre die Welt erlöst. Denn es gäbe dann wahrlich kein Wesen mehr, dem die göttliche Liebe diese Gnade nicht zuwenden möchte. Es müssten also alle Menschen während des Erdendaseins zur Erkenntnis kommen und es müssten alle Menschen zu Gott streben. Oder aber es müsste Gott die übergroße Liebe und Barmherzigkeit abgesprochen werden, so er das eine oder das andere Wesen fallen ließe, sie also nicht zum rechten Wollen veranlassen würde. Es entstehen oft solche irrigen Ansichten unter den Menschen, und weit schwerer ist es, einen solchen Irrtum aus der Welt zu schaffen, als ihn in der Welt zu verbreiten. Um aber Gott erkennen zu können, muss unbedingt die Lüge, der Irrtum ausgeschieden werden, denn ein verwirrtes Denken des Menschen trägt nicht dazu bei, den Willen zu Gott zu richten. Gott muss als unendlich liebevoll, weise und allmächtig erkannt werden. Dann erst ist der Glaube vorhanden. Dann erst wird die Liebe zu diesem höchst vollkommenen Wesen rege und aus dieser Liebe heraus auch die Liebe zu dessen Geschöpfen. Dann steht der Mensch im rechten Erkennen und Willen zu Gott aus eigenem Antrieb. Und dann erst kann er sich restlos erlösen aus der Gebundenheit, die Folge seines verkehrten Willens war. Amen.